Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kommunistenkneipe. Wir haben heute eine kleine Premiere, und zwar werden wir heute über ein Thema reden, über das wir in mittlerweile 6 Jahren, wie wir diesen Podcast machen, noch nie so richtig aufgegriffen haben oder besprochen haben. Und zwar möchten wir heute über Rojava reden, beziehungsweise die Lage in Nordsyrien und die kurdischen linken Selbstverwaltungsstrukturen dort und die ganzen Entwicklungen, die in den letzten Jahren zu der Lage, zur Eskalation jetzt in den letzten Wochen hingeführt haben, und auch so ein bisschen gucken, was hat es eigentlich mit Rojava auf sich, also mit dem Selbstverwaltungsprojekt Rojava, was steckt da für eine Ideologie dahinter, was gibt's auch vielleicht für eine kritische Perspektive von Marxistinnen drauf. Und ja, dafür haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, und zwar den Tim Krüger. Erstmal hallo an dich, Tim, und schön, dass du da bist. Hallo, danke auch. Ja, Tim, du bist linker Journalist, du schreibst für verschiedene linke Zeitungen, unter anderem Jacobin, Junge Welt, Neues Deutschland, und bist selber auch linker Aktivist und vor allem aktiv in der Kurdistan-Soli-Bewegung. Du warst selber auch vor Ort in Nordsyrien, in Rojava, hast da also sozusagen hautnah die Verhältnisse mitbekommen können. Und deine thematischen Schwerpunkte sind vor allem natürlich die kurdische Befreiungsbewegung, aber auch die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im mittleren Nahen Osten, in Afrika. Ich habe da gerade schon ein bisschen angeschnitten, wie die Situation ist. Vielleicht können wir da auch erstmal loslegen. Vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, also was ist die aktuelle Lage und was waren so die wichtigsten Entwicklungen auch in den letzten Jahren, die dazu geführt haben? Die aktuelle Lage war in den letzten Wochen in Nord- und Ostsyrien, oder Rojava, wie es auch genannt wird, vor allem von der militärischen Auseinandersetzung zwischen der sogenannten Übergangsregierung unter Führung der islamistischen HTS-Miliz unter dem Präsidenten, dem selbsternannten Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharra, wie er sich seit neuestem nennt, und der Selbstverwaltung geprägt. Rojava ist das Gebiet, das im Norden Syriens liegt, und ist der Name, den die kurdische Bevölkerung im kurdischen Kurmanji-Dialekt für den westlichen Teil Kurdistans, also den Teil Kurdistans, der auf syrischem Staatsgebiet liegt, verwendet. Daher kommt der Name Rojava, der auch hier in Deutschland vermutlich vielen geläufig ist, in den letzten Jahren auf vielen Demos, vielen Veranstaltungen immer wieder zur Sprache gekommen ist. Gemeint sind dabei vor allem eben die kurdischen oder mehrheitlich kurdischen Siedlungsgebiete im Norden Syriens. Tatsächlich ist das Gebiet der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, das jetzt angegriffen worden ist, weitaus größer als das Gebiet, das man eigentlich als Rojava, also die kurdischen Siedlungsgebiete, beschreiben kann. Das Gebiet der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien hat sich bis vor dem letzten Krieg, bis vor Anfang Januar, tatsächlich über fast ein Drittel des syrischen Staatsgebietes erstreckt und ist dort im Zuge des syrischen Aufstandes im Jahr 2011, im Jahr 2012 stückweise befreit worden, und Stück für Stück dann im Kampf gegen den Islamischen Staat wurde dieses Territorium weiter ausgeweitet. Vielleicht können wir an späterer Stelle nochmal mehr auf diese Frage auch zu sprechen kommen. Aber zuerst zur aktuellen Situation. Was hat sich in den letzten Wochen dort entwickelt? Ab dem 6. Januar hatten die Truppen der syrischen Übergangsregierung, hauptsächlich islamistische Milizen, die dort unter dem Kommando von Ahmed al-Sharra kämpfen, sich rund um zwei kurdische Stadtviertel, Sheikh Mahsud und Ashrefieh, in der nordwestlichen Metropole Aleppo positioniert. Aleppo ist eine Stadt, die mit Sicherheit sehr bekannt ist und auch den einen oder anderen auch geläufig ist, aufgrund der wichtigen Rolle, die sie im syrischen Bürgerkrieg gespielt hat, sehr hart umkämpft gewesen und die Stadt gewesen, die die HTS bei ihrer Offensive im November 2024 als erster erobert hat, bevor sie sich Damaskus zugewandt haben. In dieser Stadt gibt es zwei kurdische Stadtviertel, Ashrefieh und Sheikh Mahsud. Diese zwei Stadtviertel sind seit 2012 auch selbstverwaltet gewesen von der Bevölkerung, auch wenn sie territorial immer von den anderen Gebieten der Selbstverwaltung getrennt gewesen sind. Es gab da keine Landverbindung, so waren die Kräfte, die dort in den Vierteln das Sagen hatten, politisch mit der Selbstverwaltung verbunden. Und auch dort wurde ein solches System aufgebaut. Diese zwei Stadtviertel haben sich in den Jahren des Bürgerkriegs, in den letzten 14 Jahren des Kriegs in Syriens immer selbst verteidigt und konnten sich tatsächlich auch gegen alle Angriffe, sei es von Seiten des alten Regimes von Bashar al-Assad, sei es von der sogenannten Freien Syrischen Armee oder der Vorläuferorganisation der HTS, nämlich der Syrischen Al-Nusra-Front, dem Al-Qaida-Ableger in Syrien, der dort seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs sein Unwesen getrieben hat, gegen all diese Kräfte verteidigt und konnten eigentlich auch bis heute diese Stellung erfolgreich verteidigen. Am 6. Januar hat die syrische Übergangsregierung allerdings ihre Kräfte rund um diese Viertel zusammengezogen und ist dann am 8. Januar zum Sturm auf diese zwei kurdischen Stadtviertel übergegangen. Die herrschende Klasse hat ihre Zeitung, ihre Sender, ihre Kanäle. Und was bleibt uns? Unsere Stimme. Genau deshalb machen wir die Kommunistenkneipe. Ein Podcast für unsere Perspektive, in dem wir über unsere Kämpfe berichten. Aber klar ist auch, eine Kneipe alleine reicht nicht. Wir müssen lauter werden. Das schaffen wir nur, wenn ihr uns unterstützt. Liked unsere Folgen, teilt sie und helft mit einer Spende. Die Infos stehen in der Infobox. Diese Auseinandersetzungen rund um diese zwei Stadtviertel waren eigentlich der Zündfunke, der die aktuelle Auseinandersetzung ausgelöst hat. Die Stadtviertel waren seit letztem Jahr immer wieder Gegenstand von Gesprächen und Verhandlungen zwischen der syrischen Übergangsregierung und der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien. Zuletzt hatte man sich eigentlich auf eine Lösung geeinigt gehabt. Es gab ein Abkommen, das am 1. April 2025 zwischen beiden Seiten unterzeichnet worden ist. Die kurdischen Verbände hatten schwere Waffen aus den Stadtvierteln zurückgezogen. Die sogenannten Volksverteidigungskräfte und Frauenverteidigungskräfte, die bekannt sind durch den Kampf gegen den Islamischen Staat, haben sich aus den Stadtvierteln zurückgezogen und die Sicherheit der Stadtviertel an lokal gebildete Sicherheitskräfte, die sogenannten inneren Sicherheitskräfte, übergeben gehabt. Der syrische Staat hatte das auch anerkannt gehabt und hat den Vierteln eine gewisse Autonomie zugesprochen gehabt, aber unter verschiedenen Vorwänden dann am 6. Januar begonnen, seine Truppen zusammenzuziehen und diese Viertel anzugreifen. Die internen Sicherheitskräfte haben versucht, den Angreifern Widerstand zu leisten, aber aufgrund der Tatsache, dass diese mit schweren Waffen, mit Panzern, mit allem, was sie zur Verfügung hatten, in die Viertel hineingegangen sind und auch um ein Massaker an der Zivilbevölkerung zu verhindern, haben sie sich schließlich dazu entschlossen, diese Viertel zu räumen und sich zurückzuziehen. Es gab ein Abkommen wieder, aber auch nur, um wieder der Selbstverwaltung die Möglichkeit zu geben, sich etwas weiter zurückzuziehen in die Gebiete. Die syrische Regierung hat dann aber ziemlich kurz danach gleich weiter den Druck erhöht und hat dann daraufhin gefordert, dass die Selbstverwaltung alle Gebiete auf der Westseite des Euphrats, der Fluss, der Syrien in zwei Teile teilt, eben räumen muss, hat dort Truppen zusammengezogen. Am 16. Januar gab es eine Einigung, die erreicht worden ist unter Vermittlung der Vereinigten Staaten von Amerika, dass sich die Kräfte der Selbstverwaltung, die sogenannten demokratischen Kräfte Syriens, wie der offizielle Name für das militärische Bündnis, das die Selbstverwaltung 2015 gegründet hat und bis heute die Region verteidigt, lautet. Die demokratischen Kräfte Syriens haben beschlossen, sich zurückzuziehen, haben gesagt, man zieht sich von der Westseite auf die Ostseite des Euphrates zurück, um dort Stellung zu beziehen und auch der Forderung der syrischen Regierung nachzukommen. Doch schon am 17. Januar noch, als die Verbände der demokratischen Kräfte Syriens im Rückzug begriffen gewesen sind, da haben die Milizen der HTS zum Angriff angesetzt und haben diese Verbände auf ihrem Rückzug tatsächlich überfallen und eine Kettenreaktion wurde ausgelöst. Es kam zum Kollaps der Front an vielen Linien. Die demokratischen Kräfte Syriens haben sich in einem relativ chaotischen Rückzug immer weiter zurückziehen müssen und die Regierung ist entlang der gesamten Front, auf der gesamten Länge des Euphrats von den Städten Tabqa, Raqqa, der ehemaligen Hauptstadt des selbsternannten Kalifats bis hin an die irakische Grenze in die Region Deir-Azur sind sie zum Angriff übergegangen und in die Gebiete der Selbstverwaltung vorgedrungen. Innerhalb von wenigen Tagen und wenigen Stunden teilweise ist es den Regierungstruppen gelungen, weite Teile des Gebietes der Selbstverwaltung unter ihre Kontrolle zu bringen. Unterstützt wurden sie dabei auch von lokalen arabischen Stammesmilizen, die teilweise, nicht überall in allen Regionen, aber teilweise auch zum Aufstand angesetzt haben und sich gegen die Selbstverwaltung gewandt haben. Und aktuell haben wir eine Situation, in der die Selbstverwaltung auf die kurdischen Kerngebiete der Region zurückgeworfen ist. Die Gebiete, in denen 2012 damals der Aufstand begonnen hat, die mehrheitlich kurdisch besiedelt sind. Das sind einmal die Stadt Kobane, die im Jahr 2014 und 2015 durch den Kampf gegen den Islamischen Staat internationale Bekanntheit erlangt hat und die Städte Hasake, Qamishlo und Derik, Städte, die im Nord Osten von Syrien liegen, die derzeit noch unter Kontrolle der Selbstverwaltung liegen. Vor allem die Stadt Kobane ist umzingelt von vier Seiten und das ist sehr, sehr dramatisch, denn die Versorgungslage in der Stadt ist sehr, sehr eng aktuell. Es gibt keine durchgehende Stromversorgung, keine Wasserversorgung und auch medizinische Güter oder auch Nahrungsmittel werden derzeit nur durch UN-Hilfslieferungen in die Stadt hineingebracht. Die USA arbeiten gerade sehr intensiv daran, insgesamt 7000 gefangene IS-Kämpfer, die in den Gebieten der Selbstverwaltung in Gefängnissen einsitzen, aus Syrien in den Irak zu transferieren, um sicherzustellen, dass von denen keiner ausbüxt, denn mehrere tausend sind tatsächlich schon geflohen, durch die Offensive der syrischen Regierungskräfte dort befreit worden aus den Gefängnissen. Deswegen werden jetzt gerade 7000 besonders hartgesottene IS-Kämpfer verlegt. Donald Trump hat gesagt, viele Europäer darunter, die dort für den IS gekämpft haben und in Gefangenschaft geraten sind. Und vergangenen Freitag, dann am 30. Januar, wurde ein Abkommen zwischen der Selbstverwaltung und der syrischen Übergangsregierung veröffentlicht. Das Abkommen, welches am 29. Januar zwischen beiden Seiten unterzeichnet worden ist, wurde im Ergebnis von äußerst zähen Verhandlungen nach 3 Tagen erreicht und legt zuallererst einen Waffenstillstand zwischen beiden Seiten fest. Das Waffenstillstandsabkommen regelt auch, dass beide Seiten ihre militärischen Kräfte von der Kontaktlinie zurückziehen müssen und das Militär sich auch Stück für Stück aus den Städten zurückziehen muss. Gleichzeitig sollen Einheiten der syrischen Übergangsregierung angebunden an das Innenministerium in den Städten Hasake und Qamishlo sowie Kobane Position beziehen und die Eingliederung der lokalen Polizeikräfte, der lokalen Einheiten, der inneren Sicherheitskräfte der Selbstverwaltung in den syrischen Sicherheitsapparat überwachen. Dabei sollen die lokalen Strukturen formell in den syrischen Sicherheitsapparat eingegliedert werden, aber in ihrer Zusammensetzung im Personal unangetastet bleiben. Jedoch formell unterstehen sie dem syrischen Innenministerium. Gleiches gilt auch für die militärischen Einheiten der SDF, die jetzt in den Gebieten Hasake und Kobane noch stationiert sind. Die Einheiten im Gouvernement Hasake sollen in 3 Brigaden in die syrische Armee aufgenommen werden und zu einer Division zusammengefasst werden. Die in Kobane verbliebenen militärischen Kräfte sollen als eine Brigade sich der Division von Aleppo anschließen, denn Kobane selbst gehört nach dem syrischen Verwaltungssystem dem Gouvernement Aleppo an. Die zivile Verwaltung von Nord- und Ostsyrien, die lokalen Selbstverwaltungsstrukturen, die geschaffen worden sind in den letzten Jahren, sollen vorerst Bestand haben. Das heißt, die Stadtverwaltungen, die dort aufgebaut wurden, die Stadträte, die dort das Leben verwalten, bleiben erst einmal so unangetastet. Das Personal dieser Räte soll offiziell in den syrischen Staatsdienst übernommen werden. Und der Gouverneur bzw. die Gouverneurin von Hasake, von dem Gouvernement Hasake, soll auf Vorschlag der SDF ernannt werden. Das ist bis zu einem gewissen Grad eine de facto Anerkennung auch der Verwaltungsstrukturen, wenn auch sehr begrenzt, die im Rahmen dieses Abkommens dort durchgesetzt worden ist. Im Gegenzug dafür erhält die syrische Regierung allerdings die Kontrolle über die Grenzen der Region, die Grenztore in Nusaybin beispielsweise zur Türkei, aber auch die Grenze in Semalka soll fortan gemeinsam verwaltet werden. Offiziell soll sie der syrischen Regierung unterstehen. Das Personal, das dort bisher seinen Dienst getan hat, soll auch übernommen werden und integriert werden. Der Flughafen von Qamishlo, der strategisch wichtig natürlich auch für die syrische Regierung, soll auch an die syrische Regierung übergeben werden. Genauso wie die Öl- und Gasfelder in der Region Remelan und Suedie im Gouvernement Hasake, die bisher noch in der Hand der Selbstverwaltung liegen. Insofern wird man sehen müssen, wie die Situation sich weiter entwickelt. In den letzten 2 Tagen ist das Abkommen, das geschlossen worden ist, tatsächlich auch in die Praxis umgesetzt worden. Die ersten Schritte wurden unternommen. Gestern am 2. Februar sind Einheiten des syrischen Innenministeriums in die Stadt Hasake eingerückt, heute in die Stadt Qamishlo. Es handelt sich dort um eine sehr, sehr begrenzte Anzahl von ungefähr 100 bis 120 Sicherheitskräften, die in die Städte eingerückt sind und dort offiziell den Integrationsprozess der lokalen Polizeieinheiten überwachen sollen. In den nächsten Tagen sollen dann auch die anderen Schritte, die gerade genannt worden sind, folgen. Es bleibt fraglich, ob dieses Abkommen tatsächlich eine bleibende Lösung bringen kann. Nur mit dem Abkommen hat sich am Charakter einer Organisation wie HTS nichts geändert. Das sind immer noch dieselben Menschen und die Absichten, die sie haben, sind die gleichen. Es geht ihnen darum, die Errungenschaften, die sich die Menschen in Rojava in den letzten Jahren erkämpft haben, möglichst zu dezimieren, möglichst zurückzudrängen. Die Vision, die sie für Syrien haben, bleibt weiterhin dieselbe Vision, die sie auch vorher hatten. Nur aufgrund dieses Abkommens können wir nicht davon ausgehen, dass deswegen die Gefahr gebannt ist oder ähnliches. Ganz im Gegenteil. Die Übergangsregierung wird vermutlich erkannt haben, dass eine militärische Besetzung der Gebiete zu einem enormen Widerstand führen wird vor Ort. Die Menschen werden sich zur Wehr setzen und wenn die Kräfte der Selbstverwaltung, die STF, in die Enge gedrängt werden sollten, dann sind sie dazu gezwungen, bis zum Ende zu kämpfen. Das wäre auch für die syrische Übergangsregierung ein äußerst verlustreicher Kampf. Und mit Sicherheit haben auch die Proteste in den letzten Wochen, die überall auf der Welt auf das Thema aufmerksam gemacht haben, ihr Übriges dazu beigetragen, hier internationalen Druck aufzubauen, dass auch die internationalen Mächte, die an den Verhandlungen beteiligt gewesen sind, allen voran auch die USA und Frankreich, die laut kurdischen Quellen von vor Ort als Garantiemächte des Abkommens fungieren sollen, eben auch auf den Plan gerufen haben. Dennoch, denke ich, muss man äußerst skeptisch sein in Anbetracht der Tatsache, dass die sogenannte Übergangsregierung, das Regime von Ahmed al-Sharr, auch in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Abkommen, die geschlossen worden sind, allesamt gebrochen hat, über den Haufen geschossen hat, muss man auch davon ausgehen, dass dieses Abkommen womöglich auch von Seiten der syrischen Übergangsregierung gebrochen werden wird. In jedem Fall gibt es der Selbstverwaltung gerade aktuell etwas Luft zum Atmen und es macht zumindest Hoffnung, dass vor allem in der Region Kobane die humanitäre Situation sich etwas entspannen könnte. Aktuell heißt es von Quellen von vor Ort, dass die Blockade weiter andauert. Weiterhin kann die Versorgung der Stadt nur über Hilfslieferungen sichergestellt werden. Es gibt keinen Korridor zwischen den Gebieten in Hasake, die unter Kontrolle der Selbstverwaltung sind, und in Kobane. Das ist das, was auch aktuell gerade gefordert wird, die Öffnung eines solchen humanitären Korridors, um den Menschen dort die Möglichkeit zu geben, vor allem den Geflüchteten, die sich in die Stadt geflüchtet haben, die Möglichkeit zu geben, die Stadt zu verlassen. Auf der anderen Seite aber eben vor allem auch Nahrungsmittel, medizinische Gegenstände, Heizmittel, die dringend nötig sind, jetzt im Winter in die Stadt hineinzubringen. Deswegen wird man sehen, wie die Situation sich entwickeln wird. Aber es gibt zumindest ein wenig Hoffnung, das Abkommen macht ein wenig Hoffnung, dass diese Situation sich lösen könnte und dass zumindest die bewaffneten Auseinandersetzungen erst einmal ruhen könnten. Ne? Politisch wird dann selbstverständlich derselbe Kampf weitergehen. Die Selbstverwaltung muss weiterhin hier versuchen, gegenüber der syrischen Übergangsregierung natürlich die eigene Position zu verteidigen und kämpft auch weiterhin ums Überleben. Die syrische Übergangsregierung wird alles, denke ich, daran tun, was sie tun können, um hier den Raum der Selbstverwaltung weiter einzuschränken. Wir werden sehen, wie die Situation sich entwickelt. Wir werden sehen, was die nächsten Schritte der Übergangsregierung sein wird. Und dennoch ist es mit Sicherheit nötig, diese Entwicklung auch mit etwas Skepsis zu beobachten und natürlich ein offenes Auge zu behalten für eventuelle Manöver, die da von Seiten der Regierung unternommen werden könnten. Du hast ja gerade gesagt, es gab ja schon Versuche der Vermittlung und auch so sehr brüchige Waffenruhen und Versuche, einen Kompromiss zu finden. Wie kann man das bewerten? Also war das alles nur sozusagen Schall und Rauch, alles nur fadenscheinig, oder was waren die Gründe, warum das nicht erfolgreich war? Also warum letztlich dann die Kämpfe trotzdem immer wieder ausgebrochen sind? Und warum jetzt vor allem? Also warum jetzt ausgerechnet in der Situation? Verhandlungen gab es zwischen der syrischen Übergangsregierung und der Selbstverwaltung tatsächlich schon seit Ende 2024. Ziemlich kurz nachdem Assad gestürzt worden ist, sind da erste Delegationen nach Damaskus gereist. Zuvor unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ab März ist das dann auch in der Öffentlichkeit bekannt gemacht worden. Die Selbstverwaltung hat ziemlich schnell die Realität vor Ort erkannt. Der Westen hat sich dazu entschlossen, das neue islamistische Regime in Syrien an der Macht zu halten. Auch wenn der Name Übergangsregierung draufsteht, so ist relativ klar, dass man sich hier im Westen dafür entschlossen hat, Sharr zumindest für die nächsten 5 Jahre die Macht im Land auch zu lassen. Auch Ahmed al-Sharr oder Jolani, wie er früher noch mit seinem Kampfnamen geheißen hat, ist sich durchaus bewusst und ist Politiker genug gewesen, um zu erkennen, dass er, wenn er überleben möchte, den westlichen Interessen bis zum sehr, sehr großen Grad auch dienen muss und auch entsprechen muss. Das hat er getan. Da hat er versucht, sich an alle Seiten anzupassen, damit er seine Macht konsolidieren kann. Und tatsächlich haben wir ja auch gesehen, wie vor allem ab Januar 2025 sich verschiedene westliche Diplomaten in Damaskus die Klinke in die Hand gegeben haben. Allen voran auch unsere ehemalige Außenministerin Annalena Baerbock, die direkt im Januar Jolani da ihre Aufwartung gemacht hat und letzten Endes hier auch ganz klar gezeigt hat, wie die Verhältnisse gerade stehen. Dementsprechend hat die Selbstverwaltung, denke ich, sehr, sehr früh erkannt, dass dieses Regime in Syrien an der Macht vorerst bleiben wird und man auch auf eine oder die andere Art und Weise verhandeln muss, eine Lösung finden muss. Man hat versucht, ab März eine gemeinsame Grundlage für diese Verhandlungen zu schaffen. Am 10. März 2025 haben beide Seiten, die Übergangsregierung und die Selbstverwaltung, ein Memorandum, eine Absichtserklärung unterzeichnet in 8 Punkten, die eine Integration der Verwaltungsapparate der Selbstverwaltung in den syrischen Staatsapparat bei gleichzeitiger Beibehaltung der bestehenden Strukturen und eine Integration der militärischen Strukturen der demokratischen Kräfte Syriens in eine zu schaffende zukünftige syrische Streitkraft vorgesehen hat. Dieses Abkommen, das unterzeichnet worden ist am 10. März, garantiert auch zumindest auf dem Papier allen Volksgruppen im Land, allen religiösen und ethnischen Minderheiten im Land gleiche Rechte und soll verhindern, dass eine Gruppe aus Syrien ausgegrenzt wird, so wie das vorher unter dem nationalistischen Baas-Regime auch unter dem nationalistischen Regime von Assad der Fall gewesen ist. Tatsächlich ist dieses Abkommen aber, und das können wir jetzt resümieren, nach fast einem Jahr der Verhandlungen nur auf dem Papier geblieben. Über den ganzen Sommer über gab es mehrere Vermittlungsversuche. Immer wieder sind Delegationen der Selbstverwaltung nach Damaskus gereist, um mit al-Sharra zu verhandeln. Die Selbstverwaltung hat versucht, die Themen der zivilen Verwaltung, des Bildungswesens, der gemeinsamen Nutzung beispielsweise natürlicher Ressourcen, vor allem der Öl- und der Gasvorkommen in der Region, auf die Tagesordnung zu setzen, um eine Entspannung zu ermöglichen. Die Idee war, dass wenn man in diesen Bereichen eine Einigung finden kann, dann werden sich auch die militärischen Spannungen minimieren lassen. Die syrische Regierung hat aber im Einklang mit der Türkei, und das muss man dazu sagen, die Türkei ist, glaube ich, der entscheidendste Faktor in diesem ganzen Spiel gerade. Auch die Türkei ist auf dem Boden präsent mit Truppen und ist der wichtigste Unterstützer der syrischen Regierung von Ahmed al-Sharra. Alle beiden haben eben darauf beharrt, dass zuerst die militärische Lösung, zuerst die militärische Frage gelöst werden muss und danach könne man über alle anderen Fragen verhandeln. Zuerst sollen die demokratischen Kräfte Syriens integriert werden, heißt es. Aber was man darunter versteht, sind, glaube ich, 2 Paar Schuhe. Die Selbstverwaltung hat auch von Integration gesprochen, aber für die Selbstverwaltung bedeutet Integration eben Eingliederung bei gleichzeitiger Beibehaltung der eigenen organisatorischen Strukturen, der eigenen organisatorischen Unabhängigkeit. Sie haben gesagt, dass sie bereit sind, die demokratischen Kräfte Syriens in eine gesamtsyrische Streitkraft zu integrieren, aber nur als Block. Während die syrische Regierung und die Türkei darauf beharrt hat, dass die SDF, die demokratischen Kräfte Syriens, aufgelöst werden müssen und die einzelnen Soldatinnen und Soldaten als einzelne Individuen in die Armee integriert werden müssen, nachdem sie eine Sicherheitsprüfung durchlaufen haben. Das würde natürlich bedeuten, dass sich die Machtverhältnisse in Syrien entscheidend verändern und die SDF zu einem sehr, sehr großen Teil oder vollständig auch ihre Unabhängigkeit verlieren würde und keine Rolle mehr als Garantiemacht für die Völker, die in Nord- und Ostsyrien leben, eben spielen könnte, weshalb man von Seiten der Selbstverwaltung diese Dinge ausgeschlagen hat. Über das gesamte halbe Jahr, die letzte Hälfte des Jahres 2025 gingen diese Verhandlungen weiter und gleichzeitig hat aber auch das Regime in Damaskus eben daran gearbeitet, die eigene Macht weiter auszubauen, zu festigen, zu konsolidieren. Ich würde jetzt, wenn wir zurückblicken, resümieren, dass al-Sharra bereit war, dieses Abkommen einzugehen oder diese Verhandlungen zu beginnen, als er selbst in der Position der Schwäche gewesen ist. Als im März 2025 das Abkommen mit der Selbstverwaltung unterzeichnet worden ist, da war al-Sharra gerade damit beschäftigt, einen mehr oder weniger großen Aufstand auch im alawitischen Westen von Syrien an der Küste. Dort lebt die Volksgruppe bzw. Religionsgruppe der Alawiten und dort haben islamistische Milizen im Jahr 2025, im März 2025 in einem, ja, wie soll man sagen, eine Art von Strafexpedition gegen die alawitische Bevölkerung dort, die sich gegen das neue Regime gewehrt hat, über 1500 alawitische Zivilisten massakriert, das weiß man heute. Die Bilder davon sind um die Welt gegangen und selbst durch diese Milizen bestens dokumentiert worden. Dadurch stand Sharra damals international unter Druck. Er stand aber auch im Inland unter Druck, er hatte seine Macht noch nicht komplett gefestigt, der Sicherheitsapparat, das Militär war noch nicht ganz in seiner Hand. Hinzu kommt, dass auch andere Konfliktherde, zum Beispiel im Süden des Landes, wo die drusische Bevölkerung lebt, auch das eine religiöse Gruppe, die dort in den Regionen lebt, eine religiöse Minderheit, die dort in der Region lebt, eben Auch dort gab es so eine Art von Aufstandsherd, kann man sagen, im Jahr 2025. Über die Sommermonate hinweg haben dort Islamisten auch wieder große Gräueltaten begangen und haben dort diese drusische Bevölkerung versucht niederzuschlagen oder diesen Aufstand dort niederzuschlagen. Nachdem er es geschafft hat, diese beiden Regionen unter seine Kontrolle mehr oder weniger zu bringen und die Situation da in Anführungszeichen gewaltsam zu befrieden, hat er sich langsam in Richtung Norden gewandt. Hinzu kommt, dass natürlich auch die internationale Anerkennung, die dieses Regime in den letzten Monaten erfahren hat, ihm in gewisser Art und Weise den Rücken gestärkt hat. Vor allem zuletzt der Besuch Ende des Jahres 2025 bei Donald Trump, wo er im November, wenn ich mich richtig erinnere, empfangen worden ist als erster syrischer Präsident überhaupt im Oval Office von einem amerikanischen Präsidenten empfangen worden ist. Das ist ein Novum für die syrische Geschichte. Damals hat Trump ihn anlässlich dieses Besuchs als harten Typen bezeichnet, mit einer harten Vergangenheit. Der hätte zwar eine schwierige Vergangenheit, hat er gesagt, aber wer hätte das nicht? Da müsste man jetzt mal drüber hinwegschauen. Und hat aber gesagt, der Mann macht einen sehr, sehr guten Job und hat sich mit ihm offensichtlich sehr, sehr gut verständigt bei diesem Besuch. War es nicht sogar so, dass Al-Shara früher oder bis vor kurzem noch auf der Terrorliste stand, US-Terrorliste, und sogar in US-Foltergefängnissen war, weil er bei Al-Qaida aktiv war? Tatsache, Al-Shara wurde 2006 im Irak festgenommen, weil er für Al-Qaida im Irak gekämpft hat und damals in den amerikanischen Gefängnissen auch eingesessen hat. Und tatsächlich bis zum letzten Jahr, sogar noch bis über die Zeit, wo er schon syrischer Übergangspräsident gewesen ist, hinaus gab es 10 Millionen Dollar Kopfgeld, das auch auf Al-Shara ausgelobt worden ist durch die US-Regierung. Das war tatsächlich so gewesen. Aber nun scheint man offensichtlich darüber hinwegschauen zu wollen, dass dieser Mann von Al-Qaida kommt, dass das seine Geschichte ist und auch in den letzten 14 Jahren des syrischen Bürgerkriegs auf jeden Fall einiges auf dem Kerbholz hat. Mit dieser Rückendeckung letzten Endes hat sich Al-Shara und sein Regime letzten Endes Nordostsyrien zugewandt und diesen Feldzug begonnen. Ich würde sagen, dass es letztendlich eben Ergebnis dieser veränderten politischen Konjunktur gewesen ist, dass es möglich war, für dieses Regime sich zu konsolidieren und dass es jetzt, wo es stark genug eben gewesen ist, sein wahres Gesicht dabei gezeigt hat. Dennoch hat es natürlich Sinn gemacht für die Selbstverwaltung in Rückschau, diese Verhandlungen zu beginnen. Man hat zumindest etwas Luft zum Atmen gehabt, man hat zumindest die Möglichkeit gehabt, hier etwas Spielraum zu manövrieren, zu gewinnen, aber letzten Endes ist der Charakter dieser Regierung, auch wenn Al-Shara heute keinen Kampfanzug mehr trägt, sondern Anzug und Krawatte und seinen Bart etwas getrimmt hat, wohl immer noch derselbe wie der Organisation, aus der sie hervorgegangen ist. Ja, so viel zur demokratischen Übergangsregierung, sogenannten demokratischen Übergangsregierung in Syrien. Vielleicht kommen wir mal aber konkret zu den politischen, sozialen, ökonomischen Verhältnissen in den Selbstverwaltungsstrukturen in Rojava, Nordsyrien, Ostsyrien. Es ist ja schon so, dass für viele Linke weltweit, aber vor allem auch in Deutschland, das Projekt Rojava oder die das Gesellschaftsprojekt Rojava ja schon eine gewisse Anziehungskraft hat oder auch einen Vorbildcharakter. Und zumindest vom Selbstanspruch her ist ja schon so, dass in Rojava versucht wird, eine wie auch immer geartete sozialistische Gesellschaft aufzubauen auf Grundlage von Rätostrukturen, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, Basisdemokratie, Ökologie. Und es ist ja schon so, dass auch Rojava sehr stark beeinflusst wird von der Ideologie der sogenannten PKK, also der Arbeiterpartei Kurdistans, und dem inhaftierten Anführer Abdullah Öcalan. Vielleicht können wir da so ein bisschen mal drauf eingehen. Also was ist eigentlich so? Also genau, es gibt ja diese Ideologie auch des demokratischen Konföderalismus, soweit ich weiß, die sozusagen die Grundlage bildet für die Selbstverwaltung in Nordsyrien, Rojava. Und es gibt ja verschiedene Akteure. Es gibt einmal, hast du ja gerade schon angeschnitten, die SDF, also die demokratischen Kräfte Syriens, dieses Militärbündnis. Da gibt es noch die Volksverteidigungseinheiten, JPG, Frauenverteidigungseinheiten, JPR, und dann noch die Partei der Demokratischen Union. Vielleicht kannst du da so ein bisschen Ordnung reinbringen. Also was hast du mit diesen Akteuren auf sich? Was ist so das Verhältnis zueinander der Akteure? Und ja, was ist das für ein Projekt? Und also was ist die Ideologie dahinter? Und wie sehen so die Verhältnisse vor Ort dort genau aus? Das politische Projekt der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien ist aus der Geschichte der kurdischen Freiheitsbewegung hervorgegangen. Das hattest du gerade eben schon angesprochen. Die kurdische Bevölkerung im Norden Syriens war in den Jahrzehnten, an denen unterschiedliche, vor allem nationalistische arabische Regime Syrien regiert haben, zuletzt das Regime Assad, Vater und Sohn, immer von sehr, sehr großen Repressalien und von einer ja auch gezielten Politik der Ausgrenzung, der Diskriminierung, von einer Politik der Zwangsarabisierung und so weiter betroffen. Die kurdische Bevölkerung hatte in Syrien keine Rechte, ihre eigene Muttersprache beispielsweise an den Schulen zu lernen, sich politisch Ausdruck zu verleihen oder aber teilweise überhaupt grundlegende Bürgerrechte wahrzunehmen, denn viele Menschen, die in Syrien gelebt haben, kurdische Bevölkerung, die dort gelebt hat, viele Menschen wurden beispielsweise ausgebürgert, ihnen wurde sogar die syrische Staatsbürgerschaft aberkannt und damit hatten sie weder Wahlrecht noch hatten sie Anspruch auf Krankenversorgung, Schulbildung oder sonstige Sachen. Das war die Situation vor dem syrischen Aufstand. Deswegen war die kurdische Bevölkerung im Norden Syriens auch immer schon organisiert. Es gibt dort eine große Vielfalt von Parteien, Dutzende von unterschiedlichen kurdischen Parteien, Linken und Rechten, nationalistischen und sozialistischen, unterschiedlichster Couleur, die dort seit den 60er, 70er Jahren auch tätig gewesen sind. Aber die bedeutendste unter diesen Parteien, die hast du gerade schon angesprochen, das ist die Partei der Demokratischen Union, die PYD. Die Partei der Demokratischen Union, die PYD, wurde im Jahr 2003 gegründet und ist hervorgegangen aus verschiedenen politischen Veteranen, könnte man sagen, solche, die eng zusammengearbeitet haben und solche, die vormals Mitglieder auch der kurdischen Freiheitsbewegung rund um die PKK gewesen sind. Die haben im Jahr 2003 diese Partei als eine Art Ableger dieser Bewegung, kann man sagen, in Syrien gegründet. Wenn wir sagen Ableger, dann ist es wichtig, dass wir dabei natürlich auch nicht der türkischen Propaganda nach dem Mund reden. Für die ist das alles PKK, für die ist das alles ein dasselbe. Es handelt sich dabei tatsächlich um eine eigene Partei, die 2003 dort gegründet worden ist, die aber letztendlich ideologisch auf die kurdische Freiheitsbewegung zurückgeht, auf die Ideen auch von Abdullah Öcalan, den du auch gerade schon angesprochen hattest, sich bezieht und versucht, diese im Rahmen der syrischen Realität dort vor Ort umzusetzen. Diese Partei hat sich seit 2003 organisiert und ist eigentlich die Organisation, die im Untergrund die Vorbereitungen für den Aufstand von 2011, 2012 gelegt hat. Die Revolution von Rojava, wie es auch eben genannt wird, der Aufstand, der am 19. Juli 2012 zuerst die kurdischen Städte unter Kontrolle gebracht hat und dann Stück für Stück die Gebiete eben befreien konnte, die heute zu Nord- und Ostsyrien dazugehören. Diese Revolution war auch nur möglich, weil es eine jahrzehntelange Geschichte von Organisation gegeben hat. Das war kein spontaner Aufstand, der einfach stattgefunden hat, sondern die Situation war günstig. Durch den Aufstand im Süden Syriens ab 2011 war das Regime geschwächt und das hat eine Situation hervorgerufen, die man als revolutionäre Situation bezeichnen könnte. Aber es war letzten Endes die Organisation und die Vorbereitung, die vorab gelaufen ist, die dieses Projekt überhaupt erst möglich gemacht hat. Dementsprechend müssen wir nicht nur die letzten 14 Jahre eigentlich betrachten, wenn wir Rojava und das Projekt besser verstehen wollen, sondern eigentlich müssen wir uns die 40-jährige Geschichte der kurdischen Freiheitsbewegung im Norden Syriens selbst uns noch einmal anschauen. Aber dafür fehlt heute wahrscheinlich leider die Zeit. Die PYD ist die Organisation gewesen, die diese Strukturen im Untergrund aufgebaut hat. Und was sie vor allem gemacht haben, war, dass sie im Untergrund in der Illegalität Rätestrukturen geschaffen haben, Selbstverteidigungsorganisationen aufgebaut haben. Aus diesen sind dann später die Volksverteidigungseinheiten, YPG, das hast du schon gesagt, und 2014 dann eben auch die Frauenverteidigungseinheiten, YPG, hervorgegangen. Diese Einheiten haben sich gegen die islamistischen Organisationen, die vor allem ab 2012, 2013 in Syrien an Einfluss gewonnen haben, gestellt und haben die Gebiete, die unter Kontrolle gebracht worden sind, verteidigt. Besonders bekannt geworden sind sie natürlich durch den Kampf gegen den islamischen Staat in Kobane 2014. In Kobane war es auch da, wo es zum ersten Mal zu Bündnissen mit verschiedenen arabischen Brigaden, die vormals der sogenannten Freien Syrischen Armee angehört haben, einem mehr oder weniger lockeren Bündnis von verschiedenen aufständischen Organisationen, säkularen und islamistischen. Viele dieser Organisationen haben dieses Oppositionsbündnis nach einer Zeit verlassen, weil es immer stärker dominiert gewesen ist von islamistischen Organisationen und haben sich in einem Bündnis zusammen mit den Volks- und den Frauenverteidigungseinheiten zusammengeschlossen. Die ersten arabischen Einheiten haben sich damals der Verteidigung Kobanes 2014 angeschlossen und das war auch die Grundlage für die Ausrufung der demokratischen Kräfte Syriens, diesem vor allem kurdisch-arabischen Militärbündnis, aber auch christliche Einheiten, armenische Einheiten an diesem Bündnis beteiligt, das seit 2015 die Region dort verteidigt und auch tatsächlich den Sieg gegen den islamischen Staat errungen hat. Wie gesagt, das Projekt in Nord- und Ostsyrien baut auf den Ideen Abdullah Öcalans. Er ist seit 27 Jahren in der Türkei inhaftiert, auf der Gefängnisinsel Imrali in Einzelhaft dort gehalten, seitdem er 1999 entführt und dann auch inhaftiert worden ist tatsächlich, und ist der Ideengeber hinter dieser Revolution in Nord- und Ostsyrien. Von ihm kommt auch das Modell des demokratischen Konföderalismus. Du hattest gerade gesagt, der Ideologie des demokratischen Konföderalismus. Ich würde sagen, tatsächlich handelt es sich um ein politisches Verwaltungsmodell. Ich glaube, das trifft es eher besser. Wenn man die Payede fragen würde oder Mitglieder dieser Organisation fragt, was ist eure Ideologie, dann bekommt man meistens nicht zurück demokratischer Konföderalismus, sondern dann würde man vermutlich eben Sozialismus hören, oder sie würden sich als Sozialistinnen und Sozialisten bezeichnen. Demokratischer Konföderalismus bezeichnet einfach konkret das politische Verwaltungsmodell, nach dem diese Region dort regiert wird. Also das Rätesystem, das du schon angesprochen hast. Seit 2012 wurden dort in allen Stadtteilen, in allen Dörfern Räte aufgebaut, die aus der Bevölkerung direkt von unten gewählt werden. Das funktioniert ähnlich, wie wir es auch aus anderen Rätesystemen auf der Welt kennen. Das heißt, es gibt eine direkte Wahl der Kandidaten, die in die nächsthöhere Ebene geschickt werden. Es gibt ein imperatives Mandat, mit dem die ausgestattet sind und so weiter und so fort. Und dieses System setzt sich von unten bis auf die oberste Ebene in dieser Art und Weise weiter fort. Und der Name, der dafür gegeben wird, ist eben der des demokratischen Konföderalismus. Daneben hat es so andere Pfeiler schon angesprochen, die wichtig sind für das System von Nord- und Ostsyrien, nämlich Frauenbefreiung, aber auch Ökologie. Das sind wichtige Punkte, die immer in den Vordergrund gestellt werden. Der Punkt der Frauenbefreiung ist mit Sicherheit der, der am bekanntesten geworden ist, auch in der Welt, vor allem durch den Kampf gegen den Islamischen Staat, dass es in Nord- und Ostsyrien ein System gibt, in dem alle Positionen, beispielsweise der politischen Verwaltung, aber auch militärische Positionen mit einer Doppelspitze von jeweils einer Frau und einem Mann besetzt sind. Das ist auch etwas, das vielleicht hierzulande in Deutschland mehr oder weniger bekannt ist. Aber auch in anderen Bereichen wurde versucht, eine Veränderung des Lebens zu erreichen. Zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich setzt die Verwaltung in Nord- und Ostsyrien auf eine Wirtschaft, die man vielleicht als eine Mischung aus Formen zentral geplanter Wirtschaft und einer dezentralen Kooperativwirtschaft plus einem freien Markt bezeichnen könnte. Der Anspruch, den man selbst formuliert, ist, dass ein Wirtschaftssystem geschaffen werden soll in Nordsyrien, das sich selbst genügen kann, das mehr oder weniger die Bevölkerung vor Ort versorgen kann und ein System geschaffen wird, in dem letzten Endes mehr bedarfsorientiert produziert wird, als dem Profit entsprechend produziert wird. Das ist zumindest der Anspruch, den man formuliert. Inwiefern das gelungen ist oder nicht gelungen ist, ist nochmal eine andere Frage. Tatsächlich gibt es das Problem, dass die Wirtschaft in Nord- und Ostsyrien schon vor dem Aufstand im Jahr 2012 extrem unterentwickelt gewesen ist. Man hat es dort mit einer Wirtschaft zu tun, die wir vielleicht innerhalb des syrischen Staates als eine Art von kolonialer Wirtschaft bezeichnen können. Das heißt, in Rojava selbst gab es vor allem den primären Sektor, es gab vor allem den Abbau von Ressourcen, da gab es Weizen, da gab es Baumwolle, es gab Erdöl, das gefördert worden ist in der Region, Erdgas, das gefördert worden ist in der Region, aber wenig entwickelte Industrie, keine Fabriken zur Weiterverarbeitung beispielsweise dieser Güter. Die Weiterverarbeitung fand in den anderen Städten Syriens statt, vor allem weiter im Süden. Dort lagen die Raffinerien, dort lagen letzten Endes die Spinnereien, dort lag beispielsweise aber auch die Mühlen für das Korn, um daraus Mehl und Brot herzustellen. Das heißt, Rojava hat Ressourcen geliefert und die Weiterverarbeitung fand in den anderen Teilen Syriens statt. Deswegen könnte man es als eine Art von kolonialer Wirtschaft auch eigentlich bezeichnen. Und das heißt, 2012 stand man vor der Frage, wie kann man mit dieser Wirtschaftsform ein System aufbauen, das den Menschen ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung steht und die Grundbedürfnisse irgendwie gewährleisten kann. Deswegen gab es dort die Entscheidung, ein solches Mischsystem aufzubauen. Das heißt, dass zum Beispiel die natürlichen Ressourcen, das heißt Ölquellen, Gas, aber auch beispielsweise die Stromversorgung, die Wasserversorgung, größere Ländereien, die vorher unter Kontrolle des syrischen Staates gewesen sind und dann enteignet worden sind durch die Revolution, die werden zentral geplant durch die Selbstverwaltung und die entsprechenden Wirtschaftskomitees verwaltet. Das ist nicht sozusagen dezentral organisiert, sondern da hat man es mit einer zentralen Planung zu tun, diese Bereiche sind unter Kontrolle der Selbstverwaltung plus die Kontrolle über Preise von beispielsweise Weizen, von Linsen, von den Grundnahrungsmitteln, Zucker beispielsweise, auch das obliegt auch der Selbstverwaltung. Die Selbstverwaltung ist der Käufer von all diesen Gütern, wenn sie am Ende des Jahres von den Feldern eingefahren werden, bestimmt den Preis, zu dem gekauft und verkauft wird und gibt auch das Saatgut am Ende des Jahres wieder aus und monopolisiert damit letzten Endes diese Zweige in ihrer Hand. Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass es darum ging, während des Krieges sicherzustellen, dass keine Spekulation mit Grundnahrungsmitteln betrieben werden kann und dass man die Grundversorgung der Bevölkerung irgendwie garantieren kann. Neben diesem zentral geplanten Zweig, vielleicht kann man das Ganze so nennen, ich hoffe, der Begriff trifft es letzten Endes, aber letzten Endes handelt es sich da um eine Art von zentral geplanter Wirtschaft, die unter Kontrolle der Selbstverwaltung sind, gibt es allerdings auch daneben noch eine Art von dezentraler Kooperativwirtschaft, das heißt kleine Kooperativen, vor allem die in der Landwirtschaft tätig sind, auf den Dörfern, die dort vor allem im kleineren Bereich, nicht in dem großen industriellen Maßstab, aber Landwirtschaft betreiben, kleinere Kooperativen, wie beispielsweise einzelne Läden, die Import-Export betreiben oder auch zum Beispiel Textilwaren herstellen, Weiterverarbeitung von Produkten und so weiter. Das sind so kleine Kooperativen, wo dann meistens vielleicht 20, 30 Haushalte daran zusammengeschlossen sind, die sind dezentral organisiert und die verkaufen ihre Güter auf dem Markt. Und daneben gibt es auch noch einen freien Markt, der existiert. Das ist vor allem kleines Gewerbe, kleine Unternehmer, die beispielsweise Autoteile importieren, Kühlschränke importieren oder Konsumgüter fürs tägliche Leben importieren und das auf dem Markt verkaufen. Das sind so ein bisschen die verschiedenen Wirtschaftszweige, die gerade in Nord- und Ostsyrien existieren, alles parallel zueinander. Dementsprechend kann man mit Sicherheit nicht von einer voll entwickelten sozialistischen Wirtschaft sprechen. Die Frage ist, ob das unter den Bedingungen, die in Nordostsyrien herrschen, überhaupt möglich ist, überhaupt machbar ist. Das ist aber, glaube ich, denke ich, ein anderes Thema. Aber man kann von einer Wirtschaft sprechen, in der man versucht, zumindest den freien Markt zu einem größeren Teil zu bändigen und ein System zu schaffen, das vor allem daran ausgerichtet gewesen ist, in den letzten Jahren die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, allen Leuten ein Dach über den Kopf zu bieten, Bildung, Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Das ist tatsächlich auch etwas, worauf sehr viel geachtet worden ist, von Seiten der Selbstverwaltung ein System aufzubauen, in dem möglichst allen Menschen Zugang zu Gesundheitsversorgung haben. Das gelingt zum Teil, denn nicht in allen Regionen gibt es schon entwickelte Krankenhäuser, aber erstmal auf dem Papier ist die Gesundheitsversorgung laut dem Gesellschaftsvertrag, der sowas wie die Verfassung von Nord- und Ostsyrien ist, auch gratis und wird von der Selbstverwaltung her gestellt. Ein System zu schaffen, in dem die Menschen eben genug zu essen haben, genug zu trinken haben, Heizmittel im Winter haben, und das muss sichergestellt werden. Darauf war vor allem die Wirtschaftspolitik der Selbstverwaltung in den letzten Jahren ausgerichtet. Nun, ansonsten, was man dazu sagen kann, ist, dass das System in Nord- und Ostsyrien bis vor kurzem definitiv auf jeden Fall, wie die Zukunft davon aussehen wird, das wird man sehen. Es wird vor allem davon abhängen, welche Gebiete in der Hand der Selbstverwaltung bleiben werden, ein multiethnisches System gewesen ist. Über die Hälfte der Gebiete waren mehrheitlich arabisch besiedelte Gebiete gewesen. Wir haben aber auch andere Volksgruppen, wie zum Beispiel Tscherkessen, Armenier, assyrische Bevölkerungsteile, die dort in den Gebieten leben. Und auch das ist einer der wichtigen Punkte, denke ich, den man zum Verwaltungssystem in Nord- und Ostsyrien sagen kann. Es gibt auch eine Art von paritätischer Besetzung der verschiedenen Positionen in der öffentlichen Verwaltung. Das heißt, in Städten wie Derik beispielsweise, die eine sehr große christliche Bevölkerung auch aufweist, ist es so, dass zum Beispiel dann dieser Co-Vorsitz des Stadtrates von jeweils einer Frau und einem Mann besetzt werden muss, aber jeweils auch von einer Kurden oder einer Assyrerin oder einem Assyrer besetzt sein muss, damit auch die verschiedenen ethnischen Bevölkerungsgruppen repräsentiert sind und man auf die Art und Weise sicherstellen kann, dass da ein Gleichgewicht gehalten wird. Vielleicht erstmal so viel dazu. Mhm. Ja, vielen Dank für die Einordnung. Du hast ja vorhin schon so angeschnitten, dass es bei den jüngsten Kämpfen kam es ja teilweise auch zu Desertationen von arabischstämmigen Kämpfern oder arabischen Stämmen und Verrat dieser an der SDF und kurdischen Kämpfern. Und von dem, was ich weiß, war es ja schon so, dass vor allem die mehrheitlich arabisch bevölkerten Städte, die vorher von der Strukturen der Selbstverwaltung kontrolliert wurden, relativ schnell eingenommen wurden. Wie erklärst du dir das? Also was könnten Gründe dafür sein, dass, also es wirkt zumindest von außen so, als wenn dann doch relativ wenig Rückhalt in der arabischen, syrischen Bevölkerung vorhanden war für das Selbstverwaltungsprojekt. Ist das so eine richtige Interpretation oder wie kann man das einordnen? Ich denke, man kann durchaus sagen, dass der Rückhalt für das Selbstverwaltungsprojekt in den arabischen Gebieten, in denen die jetzt auch unter Kontrolle der Regierung gefallen sind, deutlich geringer ist als in den kurdischen Regionen. In Prozentsätzen würde ich mich jetzt nicht trauen, das Ganze auszudrücken, denn dafür fehlen tatsächlich einfach die Daten und die Informationen. Aber dass es so ist, das kann man mit Sicherheit sagen. Ich denke, es hängt viel, was wir gesehen haben, hängt viel auch damit zusammen, dass diese Regionen, die jetzt vielleicht die letzten 7 oder 8 Jahre unter Kontrolle der Selbstverwaltung gewesen sind, auch eine Vorgeschichte haben. Das sind Städte wie beispielsweise Raqqa oder auch Deir ez-Zor, die zu Beginn des syrischen Aufstandes ziemlich schnell unter Kontrolle von der Al-Nusra-Front beispielsweise, später des Islamischen Staates auch geraten sind. Die Kräfte, die jetzt die Macht in Syrien übernommen haben, haben in diesen Gebieten eine gewisse Massenbasis, kann man sagen. Viele Stämme, die in der Region leben, viele Familien, die in der Region leben, haben persönliche Verbindungen zu den Milizen von HTS. Es gab jetzt auch viele Bilder, die man gesehen hat von Kämpfern, die nach langer Zeit in ihre Häuser zurückgekehrt sind beispielsweise. Und das stimmt tatsächlich. Viele von denen kommen ursprünglich aus der Region. Da gibt es dann die Familien von denen. Und wenn die Kinder in der HTS-Miliz kämpfen beispielsweise, naja, dann hat man eine gewisse Verbindung vielleicht auch zu diesen Organisationen dort. Deswegen kann man sagen, haben sie auf der einen Seite eine Massenbasis, auf die sie sich stützen konnten und gewisse Sympathien in der Bevölkerung. Auf der anderen Seite stellt sich für viele natürlich auch die Frage, wenn man dazu vielleicht nicht unbedingt so vor die Frage nur gestellt wird, läuft man jetzt über oder läuft man nicht über, auf welche Seite stellt man sich, aber wenn man vor die Frage gestellt wird, ist man bereit für dieses System zu kämpfen, ist man bereit für dieses System vielleicht sogar zu sterben, ist man bereit vielleicht auf jemanden zu schießen, der auf der anderen Seite steht, der vielleicht aus derselben Familie kommt, aus demselben Stamm kommt, aus derselben Region kommt wie man selbst, dann dort denke ich viele auch arabische Kämpfer sich entschieden haben, im Zweifelsfall die Waffen zu strecken, nicht unbedingt überzulaufen, aber im Zweifelsfall die Waffen zu strecken und nicht bis zum Ende diese Gebiete eben zu halten. Ich glaube, die Motivation ist bei der kurdischen Bevölkerung eine andere, denn da geht es tatsächlich darum, die Errungenschaften, die man sich in den letzten Jahren erkämpft hat, auch zu halten. Da geht es um alles. Wenn man jetzt diesen Krieg verlieren sollte, dann kann es passieren, dass man eben auch all das, wofür man teuer gekämpft hat, also die muttersprachlichen Rechte beispielsweise, die Möglichkeit, das eigene Leben in die eigenen Hände zu nehmen, dass man all diese Rechte auch wieder verliert. Deswegen ist die Motivation der kurdischen Bevölkerung dort mit Sicherheit höher. Es ist aber, denke ich, falsch zu sagen, dass der große Teil oder fast alle arabischen Stämme beispielsweise übergelaufen sind. Es sind sehr, sehr viele tatsächlich übergelaufen. Einzelne haben auch zum Aufstand innerhalb der Gebiete der Selbstverwaltung angesetzt oder aufgerufen und haben teilweise das Ganze auch gemacht. Aber es gibt auch weiterhin in den Reihen der demokratischen Kräfte Syriens hunderte, tausende von verschiedenen arabischen Kämpferinnen und Kämpfern, die dort ihren Platz eingenommen haben. Es gibt viele Menschen aus der arabischen Bevölkerung, die selbst die Flucht auch ergriffen haben, als die Milizen der HTS in diese Gebiete eingerückt sind. Und auch wenn es in Prozentsätzen definitiv so ist, dass die HTS einen größeren Rückhalt unter der arabischen Bevölkerung hat als unter der kurdischen Bevölkerung und deswegen vermutlich auch diese Städte so schnell gefallen sind, so denke ich, kann man es nicht pauschal auf eine reine kurdisch-arabische Frage herunterbrechen. Ich denke, dass wenn wir das Ganze versuchen, als so einen ethnischen Konflikt zu betrachten, wir letzten Endes in die Irre geführt werden. Es ist letzten Endes vor allem ein Konflikt der Ideen, ein ideologischer Konflikt, der dort ausgetragen wird. Es geht um zwei unterschiedliche Konzepte davon, wie man sich die Zukunft Syriens, wie man sich die Zukunft dieses Landes vorstellt. Und die treten dort gerade gegeneinander an, nicht unbedingt nur Kurden gegen Araber. Klar ist auch natürlich, die Selbstverwaltung hat diese Gebiete jetzt, wie Raqqa zum Beispiel, seit 2017 kontrolliert gehabt. Aber da zeigt sich auch noch einmal eine Sache, dass es natürlich schwierig ist, in so einer kurzen Zeit von 8 Jahren so grundlegende Veränderungen zum Beispiel auch im Denken zu erreichen. Nicht alle konnten mit diesem System erreicht werden. Auch Fehler, die es mit Sicherheit gegeben hat in der öffentlichen Verwaltung beispielsweise, Fehler, die es gegeben hat in den militärischen Einheiten, Fälle von Korruption beispielsweise, die es auch in den letzten Jahren in den Gebieten der Selbstverwaltung immer wieder gegeben hat und über die man auch ja letzten Endes versucht hat, den transparenten Umgang zu finden, ne, tun da natürlich noch ihr Übriges in solchen Gebieten, ne, in denen eine andere politische Kraft auch tätig ist, eine andere politische Kraft versucht, Einfluss geltend zu machen und versucht hier den Einfluss der Selbstverwaltung zu untergraben. Ich denke, das sind die Gründe, die letzten Endes dann dazu geführt haben, dass es hier zu einem solchen Kollaps, zu einem solchen Zusammenbruch gekommen ist und warum die kurdischen Gebiete sich derzeit noch halten, im Gegensatz zu den arabischen Gebieten. Dort ist es der Selbstverwaltung in den letzten Jahren mit Sicherheit gelungen, auch in der Gesellschaft sich so weit zu verankern, dass es eben nicht nur eine Frage der militärisch-politischen Herrschaft ist, sondern man es auch wirklich eben geschafft hat, die Köpfe und die Herzen der Menschen dort, um es mal so auszudrücken, zu erobern. Das ist in den Gebieten, die jetzt gefallen sind, zum Teil gelungen. Man kann es nicht komplett negieren, aber mit Sicherheit nicht in demselben Ausmaß wie in den kurdischen Gebieten. Ja, was ja auch auffällig ist, also es war ja so, dass dass die Selbstverwaltung Rojava ja auch bis vor kurzem die USA hinter sich hatte, so als Bündnispartner. Und da gibt's ja auch oft die Kritik, vor allem so von Marxistinnen oder antiimperialistischen Marxistinnen, dass dass quasi die Selbstverwaltung in Rojava so ein bisschen sich zu sehr abhängig gemacht hat vom US-Imperialismus und so ein bisschen halt auch eigentlich eigene Ansprüche verraten hätte damit, also antiimperialistische Ansprüche. Und das jetzt quasi denen zum Verhängnis kommen würde. Dann gibt es aber die Entgegnung von Verteidigern Rojavas, dass es sich nur um ein taktisches Bündnis gehandelt hat und das eigentlich von Anfang an klar war, dass man da keine Illusionen hatte irgendwie in die USA oder so. Aber wie würdest du das einordnen? Also was war das für ein Bündnis mit den USA? Welche Folgen hatte das? Und was war so die Motivation eigentlich dahinter, sich darauf einzulassen? Ich glaube, um die Frage zu behandeln, ob es sich um taktisches oder strategisches Bündnis gehandelt hat, können wir uns auch mal die Darstellung der Gegenseite anschauen, die Darstellung der Vereinigten Staaten von Amerika selbst. Dort hat Tom Barrack, der Sondergesandte der USA für Syrien, am 20. Januar ein sehr aufschlussreiches Statement abgegeben. Er hat dort erklärt, dass die Zusammenarbeit der USA mit der STF ausgelaufen ist tatsächlich, dass sie nicht mehr dieselbe Bedeutung für sie haben, weil sie ihre Funktion in Anführungszeichen erfüllt haben, aber sie jetzt nicht mehr dieselbe Rolle spielen können wie vorher. Und dort öffnet er eigentlich sehr, sehr klar, worum es ihnen gegangen ist. Er sagt, damals, als wir gegen den Islamischen Staat kämpfen mussten, da hatten wir keinen Bündnispartner auf dem Boden. Es gab die syrische Zentralregierung, die war aber instabil und die war unbeliebt international oder in Verruf geraten. Zum anderen hatte diese Beziehung mit dem Iran und mit Russland und kam deswegen als Bündnispartner gegen den Islamischen Staat für uns nicht in Erfrage. In Ermangelung von einem anderen Bündnispartner hat man sich auf die demokratischen Kräfte Syriens gestützt und hat mit ihnen zusammengearbeitet. Deswegen sei das rückblickend, so Tom Barrack, durchaus gerechtfertigt gewesen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber nun, seit 2024, sagt er, sei in Syrien eine Regierung an der Macht, die international anerkannt ist und die durch ihren Beitritt in die internationale Koalition, Syrien ist im Dezember als 92. Staat der internationalen Koalition gegen den Islamischen Staat beigetreten, bewiesen hätte, dass sie sich in Richtung Westen, in Richtung der USA orientiere, so resümiert Tom Barrack. Und deswegen sei nun diese Regierung der wichtigste Bündnispartner für die Vereinigten Staaten von Amerika und eben nicht mehr die STF. Damit offenbart er, dass für die USA dieses Bündnis selbstverständlich ein taktisches Bündnis gewesen ist. Sie haben kurzfristig zusammengearbeitet, weil es Interessensüberschneidungen gab, wo diese Interessensüberschneidung aber nicht mehr besteht oder nun ein anderer Player, nämlich Ahmed al-Sharaa, diese Interessen besser bedient als die Selbstverwaltung. Dort wechselt man dann eben auch diese Partner eben ganz schnell aus. Die Selbstverwaltung hat seit 2012, oder sagen wir es so, die politischen Kräfte, die hinter der Selbstverwaltung stehen, haben seit 2012 eine Linie verfolgt, die sie selbst als dritten Weg bezeichnet haben. Dritter Weg bedeutet im syrischen Kontext, dass man sich weder auf die Seite des alten Regimes von Bashar al-Assad und dem Iran, Russland, den schiitischen Milizen, die dieses Regime gestützt haben, geschlagen hat, noch aber auf Seiten einer Opposition, in Anführungszeichen, die mehrheitlich islamistisch geprägt gewesen ist, die seit 2013 ihren Hauptsitz in Istanbul hatte und von ausländischen Mächten abhängig gewesen ist, noch auf dieser Seite Partei ergriffen hat. Sondern man hat versucht, eine eigene unabhängige Stellung im syrischen Bürgerkrieg zu behaupten. Dabei haben die politischen Kräfte hinter der Selbstverwaltung immer Beziehungen zu allen Seiten unterhalten und haben gesagt, es ist wichtig, mit allen Seiten zu verhandeln, es ist wichtig, mit allen Playern im Kontakt zu stehen, um die verschiedenen Widersprüche, die dort sind, im Interesse der Völker der Region auszunutzen. Soweit war der Anspruch. Das ist der Anspruch, den man formuliert hat. Ob das immer geklappt hat oder nicht geklappt hat, ist nochmal eine andere Frage, aber das war der Anspruch, den man formuliert hat. Und so kam es eben auch dazu, dass man beispielsweise auf der Westseite des Euphrats, in den Gebieten, die damals noch unter russischer Hoheit gewesen sind, vor allem mit der russischen Föderation, mit schiitischen Milizen und auch mit den Regierungstruppen von Bashar al-Assad die eigenen Operationen gegen den Islamischen Staat koordiniert hat, während man auf der Ostseite des Euphrats als wichtigster Partner der US-geführten internationalen Koalition auf die Hochburgen des selbsternannten Kalifats vormarschiert ist, während man auf der einen Seite mit den einen zusammengearbeitet hat und auf der anderen Seite mit den anderen zusammengearbeitet. In der Darstellung tritt vor allem immer die Zusammenarbeit mit den USA in den Vordergrund. Tatsache ist aber, dass diese Zusammenarbeit mit verschiedenen Mächten auf dem Boden durchaus vielfältiger gewesen ist, als auch hier in der Öffentlichkeit in Deutschland rezipiert worden ist. Nun ist es aber so, dass dieses Spiel zwischen den Seiten letzten Endes in den letzten Jahren deutlich schwieriger geworden ist. Während es in den letzten Jahren möglich gewesen ist, zu manövrieren und mal hier mit denen und mal hier mit den anderen zusammenzuarbeiten und von den Widersprüchen der unterschiedlichen Mächte zu profitieren, haben wir seit 2023 im Mittleren Osten eine völlig veränderte Situation. Mit dem 7. Oktober 2023 hat Israel nicht nur einen völlig entgrenzten Krieg in Gaza begonnen, sondern hat zum Rundumschlag in der Region ausgeholt und hat es sich zum Ziel gesetzt, nicht nur Gaza platt zu machen, sondern das gesamte östliche Mittelmeer zu sichern und dort seine Hegemonie durchzusetzen. Der Krieg gegen die Hezbollah im Oktober 2024 beispielsweise, der letztendlich die Kampfkraft dieser schiitischen Miliz dort im Libanon, die auch in Syrien eine sehr wichtige Rolle bei dem Erhalt, dem Machterhalt des Assad-Regimes gespielt hat, hat zum Beispiel die Grundlage für die Offensive der HTS gelegt, die überhaupt erst dazu geführt hat, dass sie Damaskus erobern konnten. Diese veränderten Kräfteverhältnisse in der Region, vor allem die Schwächung der mit dem Iran verbündeten Kräfte auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Unfähigkeit zum Beispiel der Russischen Föderation im Mittleren Osten noch irgendeine Stellung zu beanspruchen, weil man selbst mit anderen Problemen gerade beschäftigt ist, und die Tatsache, dass Israel und die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre weiteren westlichen Verbündeten, die NATO, voll und ganz auf dem Vormarsch im Mittleren Osten sind, führen natürlich dazu, dass die Manövrierfähigkeit nicht nur für die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, sondern für alle politischen Kräfte im Mittleren Osten deutlich eingeschränkt ist in den letzten Jahren. Ich denke, einer der Punkte, wie es überhaupt zu dieser Situation jetzt gerade kommen konnte, ist vor allem eben auch diese veränderte geopolitische Konjunktur in der Region, die diese Bündnispolitik auch tatsächlich etwas in die Krise geführt hat. Aber die Selbstverwaltung hat immer versucht, zumindest diese Politik aufrecht zu erhalten. Und ich würde sagen, dass so sehr natürlich auch die USA eine extrem wichtige Rolle gespielt haben, auch bis zuletzt in den Verhandlungen mit der syrischen Regierung ein wichtiger Faktor gewesen sind, die Selbstverwaltung ja in gewisser Art und Weise immer wieder zumindest an den Tisch zurückgebracht haben, zumindest auch der syrischen Regierung bestimmte Bedingungen für die Verhandlungen aufgezwungen haben. So sehr kann man doch jetzt ganz klar erkennen, dass dieses Bündnis immer eines der taktischen Natur gewesen ist. Ob man sich zu sehr verlassen hat oder nicht zu sehr darauf verlassen hat, ich glaube, darauf müssen die Kräfte selbst vor Ort antworten. Das können wir versuchen zu bewerten. Ich selbst habe in der Zeit, in der ich vor Ort recherchiert habe oder in Gesprächen, die ich vor Ort mit Menschen gehabt habe, immer dieselbe Antwort bekommen, dass es sich um ein taktisches Bündnis handelt, dass man sich durchaus bewusst ist, dass man eines Tages in Anführungszeichen fallen gelassen werden könnte. Das ist auch der Grund, weswegen jetzt gerade zum Beispiel die Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien auch nicht von Verrat spricht. Gestern hatte es ein lokaler Aktivist von vor Ort einmal so ausgedrückt, als er gefragt wurde, haben die USA euch verkauft? Haben sie euch ausgeliefert? Haben sie euch verkauft? Daraufhin hat er geantwortet, verkaufen kann man nur, was man vorher besessen hat. Wir sind aber niemals besessen worden, deswegen sind wir auch nicht verkauft worden. Wir haben immer versucht, eine unabhängige Position zu erhalten, und ich denke, das hat man versucht, mit Sicherheit, aber ich würde sagen, dass auch das vor allem im Jahr 2024, 2025 einfach deutlich schwieriger geworden ist, denn wo vorher noch zwei Player mit auf dem Spielfeld gestanden haben, da ist gerade aktuell im Mittleren Osten eine Situation ganz realistisch bewerten, mehr oder weniger nur noch einer übrig, oder zumindest einer hat einfach ganz klar die Vormachtstellung, und das schränkt natürlich die Möglichkeit für Verhandlungen sehr, sehr deutlich ein. Ja, du hast ja gerade gesagt, also die USA haben dieses Bündnis vor allem begründet mit dem Kampf gegen den Islamischen Staat. Aber ist es nicht schon so, dass auch quasi Kontrolle, also ich meine, es sind ja auch US-Militärstützpunkte gebaut worden auf dem Gebiet der Selbstverwaltung Rojavas. War das Interesse nicht schon auch sozusagen das Assad-Regime damit einzuhegen oder zu bekämpfen, den Einfluss zu schwächen? Und was ist auch mit den Ölfeldern in Nordsyrien? Also da gibt es ja auch durchaus relevante Ölressourcen. Haben die auch da eine Rolle gespielt, oder war das eher zweitrangig in der Kalkulation der USA? Das Zurückdrängen des Assad-Regimes und vor allem letzten Endes die Einhegung, könnte man sagen, der schiitischen Milizen in der Region war mit Sicherheit eines der Ziele, das die USA mit dieser Partnerschaft verfolgt haben. In den USA ging es darum, dass vor allem die Grenzlinie, wenn nicht vielleicht direkt unter ihrer Kontrolle ist, so zumindest doch unter Kontrolle einer Kraft ist, die nicht direkt mit dem Iran verbündet ist. Der Iran und seine verbündeten Milizen der sogenannten Achse des Widerstandes, wie das lose Bündnis verschiedener, vor allem schiitischer Militärorganisationen vom Jemen über den Libanon, Syrien bis in den Irak heißt, das dort gemeinsam ihre Operationen gegen israelische und amerikanische Interessen im Mittleren Osten koordiniert. Diesem Bündnis ist es im Zuge des Kampfes gegen den Islamischen Staat ab 2014 gelungen, ein mehr oder weniger zusammenhängendes Gebiet vom iranischen Staatsgebiet über den Irak, Syrien bis hinein in den Libanon zu erreichen. Dieses Gebiet ist auch bekannt als der schiitische Halbmond, wurde das Ganze manchmal genannt. Diese Verbindungslinie war unheimlich wichtig für die mit dem Iran verbündeten Kräften, denn es ermöglichte zum Beispiel die Waffenlieferung, die Lieferung von sehr hoch entwickelten Waffensystemen an die libanesische Hezbollah und weitere Verbündete, die dort in dem Raum dort eben operiert haben. Es war ein strategisches Ziel der USA und ihrer Verbündeten, auch Israels letztendlich, diesen schiitischen Halbmond zu zerschlagen, diesen schiitischen Halbmond dort zu unterbrechen an dieser Stelle. einer der Gründe, weshalb man zumindest die Selbstverwaltung gestützt hat, um zu verhindern, dass es zu einem Vakuum kommt, das vielleicht andere Kräfte füllen könnten, war mit Sicherheit auch das. Aber die Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien und auch die demokratischen Kräfte Syriens haben sich tatsächlich niemals weiter auf die Vorschläge oder auch auf den Druck der Vereinigten Staaten von Amerika eingelassen. Das sind halt Spekulationen und Gerüchte. Wir haben keine gesicherten Informationen dazu, aber es gab in den letzten Jahren immer wieder Berichte darüber, dass die USA in den Verhandlungen mit der Selbstverwaltung auch darauf gedrängt haben, eigentlich die Operationen auf die andere Seite, auf die Westseite des Euphrats weiter fortzusetzen und in Richtung syrische Wüste vorzustoßen, um hier vor allem die irakisch-syrische Grenze unter Kontrolle zu bringen und damit eben diese Verbindungslinie, die bis 2024 bestanden hatte, zu unterbrechen. Die USA hatten selbst einen Stützpunkt in Tanef, südlich davon gelegen in der Wüste, wo sie dort andere syrische Rebellengruppen unterstützt haben, und es gab Gerüchte, dass sie eigentlich die SDF gerne dazu bewogen hätten, hier bis zu diesem Gebiet durchzudringen und dort eben einen solchen, ja, Korridor, kann man sagen, gegen den Iran in der Region aufzubauen. Die Selbstverwaltung hat wohl immer diese Angebote ausgeschlagen oder hat diesem Druck letzten Endes nicht standgegeben. Die ganze Sache hat sich damit erübrigt, dass ab 2024, ab Dezember 2024 eben dann al-Sharra und sein Regime mit an die Macht gekommen ist, das jetzt letzten Endes genau diese Funktion übernommen hat. Die Regierung in Syrien ist heute auch deswegen zu einem der wichtigsten Verbündeten der Vereinigten Staaten von Amerika geworden, weil sie auch es sich zu einer ihrer Hauptaufgaben gemacht haben, den Waffenschmuggel in den Libanon zu unterbinden. Im Dezember letzten Jahres hatte Brett Cooper, der Admiral, der letzten Endes der Kommandant des Zentralkommandos CENTCOM der Vereinigten Staaten von Amerika ist, es tatsächlich auch der syrischen Regierung sogar dafür gedankt, hat der syrischen Regierung gratuliert für ihre erfolgreichen Operationen gegen den Waffenschmuggel an die Hezbollah, und dieses Regime übernimmt jetzt gerade diese Funktion, die die Selbstverwaltung in den Jahren zuvor nicht übernommen hat. Aber einer der Gründe mit Sicherheit, weshalb die Selbstverwaltung auch gestützt worden ist, in der Zeit, in der Assad noch da gewesen ist, war es mit Sicherheit auch, dort einfach keinen leeren Raum, kein Vakuum entstehen zu lassen, damit dieses zumindest nicht von anderen Kräften gefüllt werden könnte. Jetzt gerade, wo man dann eben mit al-Sharra einen in Anführungszeichen besseren Verbündeten hat, der die Interessen noch besser bedient, ist es dann eben auch nicht mehr notwendig für die USA, hier auf die Selbstverwaltung zu setzen, und dann ist eben die Funktion, wie Tom Barrack das gesagt hat, ausgelaufen tatsächlich. Ja, du hast ja auch schon gesagt, dass auch die Türkei sehr stark das neue syrische Regime unterstützt und auch HTS das unterstützt hat in den letzten Jahren, auch bei dem, vor allem bei dem Vormarsch jetzt vor kurzem zum Sturz von Assad. Es ist ja auch so, dass in der Türkei es letztes Jahr da neue Entwicklungen gab im sogenannten Friedensprozess zwischen Erdogan oder der türkischen Regierung und der PKK. Und da wird ja auch gesagt, dass es auch große Auswirkungen hatte auf die Entwicklungen in Syrien. Wie kann man das so einordnen? Also was waren da so die Konsequenzen davon, oder wie ist da jetzt der Stand? Also, weil die PKK hat ja eigentlich angekündigt, sich auch selber aufzulösen und die Waffen eigentlich abzugeben. Wie ist es da eigentlich jetzt vorangekommen? Ich denke, der Friedensprozess, oder nennen wir es besser vielleicht Verhandlungsprozess, zwischen der aufgelösten PKK bzw. Abdullah Öcalan als Repräsentant der kurdischen Seite in diesen Verhandlungen und der türkischen Regierung unter Erdogan. Dieser Prozess hat insofern die Situation in Syrien beeinflusst, als dass er den Waffenstillstand, der seit März, April letzten Jahres in Syrien geherrscht hat, überhaupt erst möglich gemacht hat. Bis März, April war die Türkei selbst vor Ort mit Milizen, die von ihm finanziert, ausgebildet und bewaffnet worden sind, aber auch mit Luftunterstützung direkt in diesen Konflikt verwickelt. Türkische Drohnen haben seit 2021 die Region regelmäßig heimgesucht, und nicht nur Personen des öffentlichen Lebens, Personen, die in der Verwaltung eine wichtige Rolle gespielt haben oder im militärischen Apparat der Selbstverwaltung tätig gewesen sind, getötet, sondern auch die zivile Infrastruktur in der Region mehrfach in Schutt und Asche gelegt. Ab März letzten Jahres konnte dann in Nordsyrien eine Art von Waffenstillstand erreicht werden, und das hat der Selbstverwaltung in Nordostsyrien zum allerersten Mal nach Jahren des Krieges etwas Luft zum Atmen verschafft. Dieser Waffenstillstand war, denke ich, nur möglich im Windschatten des Prozesses, den Öcalan im Norden in der Türkei begonnen hat und der letzten Endes hier so eine gewisse Entspannung zumindest erzeugen konnte. Abdullah Öcalan hat die PKK dazu aufgerufen, mit seinem Aufruf am 27. Februar 2025 sich selbst aufzulösen und die Waffen niederzulegen. Die PKK hat positiv auf diesen Aufruf reagiert und hat am 1. März letzten Jahres einen einseitigen Waffenstillstand ausgerufen. Im Mai diesen Jahres dann tatsächlich auch ihren 12. Parteikongress abgehalten und am 12. Mai im Ergebnis dieses Kongresses auch ihre Selbstauflösung bekannt gegeben. Die Selbstauflösung der PKK ist bekannt gegeben worden und auch, dass sie die Waffen niederlegen wollen, den bewaffneten Kampf beenden wollen. Aber von Seiten der Türkei sind seitdem nur sehr, sehr wenige Schritte erfolgt. Die kurdische Seite hatte schon im März während dieser Verhandlungen ganz am Anfang gefordert, dass wenn ein Schritt von Seiten Öcalans erfolgt, wenn ein Schritt von Seiten der PKK erfolgt und man tatsächlich so weit gehen sollte, dass man sich selbst auflöst, dann müsse auch der türkische Staat Schritte unternehmen. Dann braucht es einen gesetzlichen Rahmen, der beispielsweise die Rückkehr der ehemaligen Militanten beispielsweise regeln kann. Dann braucht es verfassungsrechtliche Reformen, die in der Türkei den Status der kurdischen Bevölkerung garantieren. Da braucht es vor allem zuallererst ein Ende der Ausnahmezustandsgesetze, die in der Türkei teilweise immer noch herrschen. Es braucht vielleicht sowas wie eine Amnestie für die politischen Gefangenen etc. pp. Die Liste ist lang, über was man da alles reden könnte, was verändert werden müsste, wenn man wirklich eine Lösung dieses Konfliktes erreichen möchte. Aber von türkischer Seite sind diese Schritte bisher allesamt ausgeblieben. Die PKK musste erst so weit gehen, dass sie im Juli symbolisch ihre Waffen sogar verbrannt hat und damit vor den Augen der Weltöffentlichkeit bekundet hat, was ihre Absicht ist, nämlich tatsächlich den bewaffneten Kampf auch einzustellen. Dass der internationale Druck und der Druck in der Türkei so groß geworden ist, dass die Regierung sich bereit erklärt hat, eine Kommission im Parlament aufzustellen, eine überparteiliche, die die Lösung der kurdischen Frage diskutieren soll. Diese Kommission ist im Juli gegründet worden, hat die Arbeit aufgenommen, hat verschiedene Seiten mit angehört, hat versucht, die kurdische Frage historisch zu beleuchten und soll jetzt eigentlich mit einem ersten Gesetzesentwurf aufwarten. Dieser Gesetzesentwurf ist aber bisher ausgeblieben und die türkische Seite hat in den Verhandlungen immer klar gemacht, dass für sie zuerst die Entwaffnung kommen muss, zuerst die Entwaffnung und zuerst auch die Selbstübergabe der PKK-Militanten an die türkischen Sicherheitskräfte und dann würden die rechtlichen Schritte erfolgen. Das heißt, erst Sicherheit, dann Gesetz. Das ist immer das, was die türkische Politik gerade gesagt hat in den letzten paar Monaten. Für die PKK oder die aufgelöste PKK, die kurdische Seite, waren diese Bedingungen selbstverständlich nicht akzeptabel, denn welche Garantien hat man? Wenn man zuerst die Waffen ablebt, wenn man sich zuerst in die Hand vielleicht sogar des ehemaligen Gegners, des ehemaligen Feindes begibt und dann darauf hofft, dass dieser noch dazu bereit sein sollte, bestimmte rechtliche Reformen durchzuführen. Deswegen hat man das von kurdischer Seite aus nicht akzeptiert. Die Türkei beharrt aber darauf. Und deswegen würde ich sagen, dass wenn wir uns die Haltung der türkischen Regierung in diesem Friedens- oder in diesem Verhandlungsprozess anschauen, dann würde ich sagen, dass wir bis heute keine wirkliche Lösungsabsicht auf der türkischen Seite erkennen können. Es gibt keine wirkliche Absicht bei Erdogan oder bei Bahçeli, wie sein Koalitionspartner heißt, der Chef der Partei der Nationalistischen Bewegung. Es gibt keine wirkliche Absicht, die kurdische Frage tatsächlich grundlegend zu lösen. Es gibt keine Absicht, mit der PKK tatsächlich auf Augenhöhe am Tisch zu verhandeln. Es gibt derzeit keine Absicht, diesen Konflikt in irgendeiner Form tatsächlich bleibend auch zu beenden, sondern die Türkei versucht eigentlich weiterhin der PKK mehr oder weniger Bedingungen der Kapitulation aufzuzwingen. Und dagegen hält natürlich die kurdische Seite gerade und versucht dagegen Widerstand zu leisten. Ich denke, dass das, was wir jetzt auch in den letzten Wochen in Syrien gesehen haben, nicht unbedingt getrennt davon zu betrachten ist. Die Türkei hat diese Offensive unterstützt, die Türkei hat das Material dafür geliefert, die Fahrzeuge, die Waffensysteme, aber unterstützt auch mit Luft- und mit Feldaufklärung, koordiniert teilweise militärische Operationen, die da auf dem Boden laufen und hat auch selbst mit Luftunterstützung, mit Drohnenschlägen direkt in den Kampf eingegriffen. Hintergrund ist, denke ich, ganz klar, dass die Türkei in diesen aktuellen Verhandlungen natürlich der kurdischen Seite Verhandlungsmasse nehmen möchte. Und Nord- und Ostsyrien, die Selbstverwaltung, die dort da war, die militärischen Kräfte, die dort existiert haben, das ist natürlich auch Verhandlungsmasse, über die dort diskutiert wird. Nord- und Ostsyrien, Rojava, war der Streitpunkt in den Verhandlungen zwischen der türkischen Regierung und zwischen Öcalan seit Anfang an. Die türkische Regierung hat nämlich von Anfang an darauf beharrt, dass in dem Aufruf Öcalans zur Entwaffnung auch die Kräfte in Nord- und Ostsyrien mit gemeint sein müssen. Das heißt, auch die SDF, die sind für die Türkei ein verlängerter Arm der PKK, auch wenn dem nicht so ist. Auch diese müssen entwaffnet werden. Erst dann ist man dazu bereit, bestimmte rechtliche Schritte zu gehen. Öcalan hat das verneint selbst und hat gesagt, Rojava und die Errungenschaften, die dort erkämpft worden sind, sind seine persönliche rote Linie. Da ist er nicht bereit, Abstriche zu machen in den Verhandlungen, sondern die Existenz der Selbstverwaltung, die muss gesichert werden und die Türkei muss auch die Existenz dieses Projektes anerkennen. Dann kann man von irgendeiner Lösung sprechen. Dann kann man miteinander reden, wie man ansonsten die anderen Probleme löst. Aber die türkische Seite hat bisher auf dieser Position beharrt und hat eigentlich auf der Auflösung dieses Projektes beharrt, deswegen auch der syrischen Regierung in diesen Verhandlungen so sehr den Rücken gestärkt. Wenn es nun der syrischen Regierung im Verbund mit der Türkei gelingen sollte, die Selbstverwaltung maßgeblich zurückzudrängen oder sogar vielleicht zu zerschlagen, dann hätte natürlich auch die türkische Seite in diesen Verhandlungen eine starke Hand am Verhandlungstisch und könnte eben auch in den anderen Fragen zumindest sich mehr rausnehmen und weiterhin versuchen, hier der kurdischen Seite die Bedingungen zu einer Lösung, die Bedingungen zu einem Friedensschluss zu diktieren. Deswegen denke ich, hängt das schon miteinander zusammen. Manche haben in den letzten Tagen sich oft gefragt oder haben die Frage auch öffentlich gestellt, wie kann das sein? Auf der einen Seite laufen Verhandlungen, auf der anderen Seite wird gekämpft, dort verhandelt die Türkei und auf der anderen Seite unterstützt sie die syrische Regierung dabei. Für mich ist das kein grundlegender Widerspruch. Es ist nur ein Widerspruch, wenn wir davon ausgehen, dass die Türkei tatsächlich Lösungsabsichten in dieser Frage tatsächlich hat, wenn wir davon ausgehen, dass Erdogan und Bahçeli tatsächlich eines Morgens aufgewacht sind und zu Demokraten geworden sind und gesagt haben, alles, was wir die letzten 20, 30 Jahre gemacht haben, das war falsch, aber davon würde ich nicht ausgehen. Sondern ich denke, die Türkei handelt aus politischem Kalkül heraus und versucht sich hier bessere Bedingungen auch für den weiteren Verhandlungsprozess zu sichern. Und deswegen ist es kein Widerspruch, dass sie auf der einen Seite Krieg führen und auf der anderen Seite verhandeln. In beiden Fällen geht es ihnen darum, dass sie die Errungenschaften, die die kurdische Bewegung in den verschiedenen Teilen Kurdistans in den letzten Jahrzehnten erkämpft hat, diese Errungenschaften liquidieren wollen, sei es militärisch oder sei es durch politische Maßnahmen. Mhm. Ja, man sieht auf jeden Fall, es ist eine sehr komplexe Gemengelage und es gibt da viele Interessen in der Region, viele Akteure, die da mitmischen und die Entwicklung da mitgeprägt haben. Was glaubst du, Tim, wie geht's weiter in Rojava? Also was sind so die Aussichten? Gibt es eine berechtigte Hoffnung, dass das Projekt Rojava überleben kann? Glaubst du, der Kampf ist aussichtslos? Und ja, wie sollten wir vor allem als Linke und Kommunistinnen in Deutschland uns da positionieren und dazu Stellung beziehen? Oder was könnten wir auch noch tun, sage ich mal ganz praktisch. Ich denke, die Selbstverwaltung kämpft gerade aus einer sehr, sehr schwierigen Position. Aussichtslos würde ich die Situation nicht beschreiben, aber die Situation ist äußerst schwierig und es stehen sehr, sehr große Herausforderungen vor den Menschen dort vor Ort. Ich denke, es geht um mehr als nur um die Errungenschaften aktuell in diesem Moment. Denn aktuell geht es tatsächlich nicht nur darum, das System der Selbstverwaltung zu sichern oder das Wirtschaftssystem, das dort erkämpft worden ist. Es geht nicht um die Räte, nicht um die Kommune. Es geht tatsächlich für die Menschen dort um das nackte Überleben. Vor allem für die kurdische Bevölkerung im Norden Syriens geht es darum, die eigene Existenz aktuell zu sichern und die erkämpften Rechte, die man ja sich auch teuer erkämpft hat, durch sehr, sehr viel Blut erkämpft hat, diese Rechte zu sichern, diese Rechte zu verteidigen. Das ist, denke ich, das, was aktuell gerade vor allem im Vordergrund steht. Über viele andere Fragen muss man sich im weiteren Verlauf Gedanken machen, aber aktuell geht es tatsächlich um die blanke Existenz. Wenn wir uns anschauen, was diese Regierung an den Alawiten begangen hat, was sie veranstaltet haben, als sie ihre Strafexpedition an die Westküste Syriens gesandt haben, wie sie dort mit den Menschen umgesprungen sind. Wenn wir uns anschauen, was die Milizen der Regierung Al-Shara im Süden des Landes an den Drusen alles so begangen haben, welche Gräueltaten dort vor den Augen der gesamten Weltöffentlichkeit begangen worden sind, dann zeichnet sich ein Bild von dem, was möglicherweise passieren könnte, wenn es ihnen gelingen sollte, in die Gebiete, die noch unter Kontrolle der Selbstverwaltung stehen, vorzudringen. Dann gibt es eine sehr, sehr große Gefahr, dass ähnliche Szenen, wie wir sie im Westen Syriens gesehen haben oder im Süden Syriens gesehen haben, sich auch im Norden Syriens abspielen werden. Das ideologische Profil und die Geschichte einer Organisation wie HTS, die Geschichte, die sie in den letzten 14 Jahren des syrischen Bürgerkriegs gehabt haben und was sie da alles letztendlich an Verbrechen und Gräueltaten begangen haben, das spricht eine sehr, sehr klare Sprache und zeigt, wie groß die Gefahr aktuell gerade da ist. Und ich denke, in erster Linie muss es jetzt darum gehen, diese Gefahr abzuwenden. Im weiteren Verlauf wird man sehen, welche Bedingungen bei Verhandlungen beispielsweise erkämpft werden können. Die Verhandlungen laufen aktuell weiter. Gestern gab es Gespräche in Damaskus über den Ausgang. Wissen wir aktuell nicht Bescheid. Es gibt nur Spekulationen. Die Gebiete der Selbstverwaltung sind gerade auf sehr, sehr engen Raum zusammengedrängt worden. Wir sprechen da von wenigen Dutzenden Kilometern, die noch unter Kontrolle der Selbstverwaltung liegen. Das ist natürlich keine besonders gute Verhandlungsposition. Und dennoch, denke ich, muss man versuchen, auch hier in der Öffentlichkeit den Druck weiter zu erhöhen, um die Verhandlungsposition der Selbstverwaltung dieser Frage zu stärken. Und ich denke, da kommen wir eben auch zu unserer Rolle hier in Deutschland. Wir leben hier in Deutschland in einem Land, das nicht unbeteiligt an diesen Konflikten ist. In den letzten 14, 15 Jahren des syrischen Bürgerkriegs war Deutschland eine der Mächte, die sich aktiv auch mit eingebracht hat vor Ort, die aktiv Partei ergriffen hat auf der einen Seite. Die Bundesregierung hat letzten Endes immer auch den Krieg, der dort geführt worden ist, durch unterschiedliche Art und Weise unterstützt, sei es durch Geld, das man an die Türkei geliefert hat im Rahmen des sogenannten Flüchtlingsdeals, sei es durch die Waffenlieferungen, die ununterbrochen fortgesetzt worden sind und sogar Jahr um Jahr mit jeder türkischen Militäroperation, mit jeder Invasion, die die Türkei in die kurdischen Gebiete im Norden Syriens geführt hat, sogar noch weiter erhöht worden sind. Das Exportvolumen an Waffen an die Türkei und natürlich jetzt auch gerade aktuell durch die politische Rückendeckung, die man diesem Regime von Ahmed al-Sharrah dort gerade gibt. Ursula von der Leyen war am 8. Januar in Damaskus bei Sharrah zu Gast und hat ihm auch noch 620 Millionen Euro Belohnung versprochen für das, was er da gerade veranstaltet, offensichtlich. Sie hat sich dort hingesetzt und hat davon geredet, dass nun in Syrien endlich final der Krieg zu Ende sei, dass nun die Wunden heilen können, dass die Menschen nun endlich in Frieden und Sicherheit leben und hat kein einziges Wort darüber verloren, dass gerade wenige hundert Kilometer weiter nördlich zwei kurdische Stadtviertel sturmreif geschossen worden sind und wenig später eben auch von diesen Truppen dort erobert worden sind. Darüber hat sie kein Wort verloren, sondern hat Sharrah noch 620 Millionen Euro als Belohnung versprochen. Das ist nicht nur die Augen verschließen vor den Massakern, die gerade dort passieren. Das bedeutet nicht nur grünes Licht dadurch zu geben, dass man einfach wegschaut, sondern das ist schon fast eine Ermutigung, weiterzumachen und in genau diese Richtung weiter zu marschieren. Gleiches gilt auch für die Einladung, die Sharrah nach Deutschland bekommen hat, von Friedrich Merz, von Steinmeier, die er hier hätte treffen sollen. Sharrah ist nicht gekommen, weil sich die deutsche Haltung geändert hat oder weil die Bundesregierung ihre Einladung beispielsweise zurückgezogen hätte angesichts der Situation in Syrien. Schön wär's, wenn es so gewesen wäre. Sharrah hat selbst gesagt, ich kann nicht kommen, weil ich geradezu beschäftigt bin, den Krieg in meinem eigenen Land zu führen. Deswegen hat er gesagt, müssen wir den Besuch auf später vertagen. Aber wenn man derartige Einladungen gerade aktuell bei so einem Krieg ausspricht, dann ist das natürlich Rückendeckung für einen solchen Krieg. Dann bedeutet das, dass man einem solchen Regime auch noch auf die Schulter klopft und sagt, hast du gut gemacht eigentlich, mach weiter so. Wir haben zumindest kein Problem mit dem, was dort gerade passiert. Das ist zumindest die politische Botschaft, die ich aus so etwas lesen würde. Und dementsprechend denke ich, haben wir auch hier als demokratische, als fortschrittliche Kräfte, wie auch immer wir uns nennen wollen, in Deutschland natürlich eine Verantwortung, auf diese Politik aufmerksam zu machen, diese Politik auch zu enttarnen und diese Politik auch in der Öffentlichkeit zu skandalisieren, damit wir Druck auf unsere Regierung auch ausüben, in dieser Frage ihre Haltung zu ändern. Ich denke, das ist eine ganz akute Verantwortung, die wir haben und deswegen ist es umso wichtiger, auch jetzt in diesen Tagen weiter Solidarität zu zeigen, auf die Straße zu gehen, zusammen mit der kurdischen Bevölkerung, die hier in Deutschland zu Tausenden auf die Straßen geht, eben hier den notwendigen Protest auch zum Ausdruck zu bringen. Auf der einen Seite den Menschen vor Ort Solidarität zu zeigen, aber auch der Selbstverwaltung am Verhandlungstisch die Hand zu stärken und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass eben auch unsere Regierung hierzulande nicht unbeteiligt ist an solchen Sachen, sondern dass auch wenn Friedrich Merz uns immer ganz gerne von der Wichtigkeit des Kampfes gegen den Islamismus hier in Deutschland erzählt, was mit Sicherheit ein wichtiges Thema ist, ohne Frage, aber währenddessen auf der anderen Seite einen islamistischen Dschihadisten wie Sharrah, der jetzt in Syrien das Sagen hat, hier eben hofiert und als neuen syrischen Präsidenten hier in Deutschland eben den roten Teppich ausrollen möchte. Ich denke, auf diese Widersprüche in der Politik müssen wir aufmerksam machen, das müssen wir thematisieren und damit müssen wir arbeiten. Das ist, denke ich, die Verantwortung, die wir hierzulande haben. Ja, ich würde sagen, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Ja, die Lage bleibt auf jeden Fall weiter dramatisch und du hast gerade schon sehr gut gezeigt. Also man sieht da nochmal sehr, sehr deutlich auch die Heuchelei der westlichen imperialistischen Staaten, wenn sie von Demokratie und Menschenrechten labern und dann aber die tatsächliche Praxis. Was ein bisschen Hoffnung gibt, also ich habe jetzt letztens auch Aufnahmen gesehen, dass durchaus aber viele Menschen auch aus anderen kurdischen Gebieten, ob jetzt aus der Türkei, Iran, teilweise jetzt auch in die nordsyrischen Gebiete strömen oder sich dorthin bewegen, um sich dem Kampf anzuschließen. Und ich würde auch sagen, jetzt auch unabhängig davon, wie kritisch man jetzt, sage ich mal, dem Projekt eingestellt ist gegenüber, würde ich auch sagen, dass wir hier auf jeden Fall, dass auch unsere Aufgabe ist, hier in Deutschland Druck auszuüben auf die Bundesregierung uns auch zu solidarisieren und weiterhin auch mit den fortschrittlichen linken Kräften der kurdischen Befreiungsbewegung auf die Straße zu gehen und da zu unterstützen. Genau, vorerst würde ich aber sagen, Tim, danke für die Einordnung und ich kann mir vorstellen, dass wir auch nochmal eine Folge machen werden und bist wieder herzlich eingeladen, zu dem Thema zu kommen und ja, ansonsten aber noch schönen Abend dir und bis zum nächsten Mal. Danke, dankeschön dir auch. Free Audio Post-Production by Alphonic.com.